Komm, Dorfert, du Alter, komm, Kreisarzt, herein. Von Herzen gern will ich zu Willen euch sein. Ihr seid von den lieben Verwandten gesandt, die sagen, ich hätt, nicht mehr ganz bei Verstand, kein Recht, meinen Grund zu versaufen. Ich brach mir vor Jahren beim Heuen das Bein, zu kurz ist es, Doktor, und gut ist der Wein. Zwei Buben sind's, die auf dem Friedhof mir ruhen. Was würdest du, Kreisarzt, da anderes tun, als auch deinen Grund zu versaufen? Ich trank heute früh schon ein tüchtiges Glas und find bei geschlossenem Aug auf die Nas mit dem Finger. Da staunt ihr. Es hat wohl ein Mann, der schreiben und dreimal bis zehn zählen kann, das Recht, seinen Grund zu versaufen. Doch bleibt noch, es tut noch zu gehen nicht Not. Esst vorher mit mir ein Stück Surfleisch und Brot und trinkt einen Retzer, er ist euch nicht schlecht. Ich füll euch die Gläser, stoßt an auf mein Recht, das Recht, meinen Grund zu versaufen. Ich geb euch noch gern bis zum Tor das Geleit. Nun seid ihr gegangen. Bleibt fein, wo ihr seid, ihr Mäuse, und dass ihr euch nicht mehr erfrecht zu wimmeln, bevor ich eins trink auf mein Recht, das Recht, meinen Grund zu versaufen.